Das sind unsere Themen. SPD stellt Antrag zu Kita-Plätzen, Infos zum anonymisierten Bewerbungsverfahren und Zirkus sorgt für Aufsehen im Netz. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Die Holthofer SPD-Ortsratsfraktion hat einen Antrag für die nächste Holthofer Ortsratssitzung gestellt. Dieser konnte in der jüngsten Sitzung nicht mit einbezogen werden. Hierin heißt es, dass der Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen ab 2018 durch die Verwaltung geprüft werden soll. Ist der Bedarf höher als die zur Verfügung stehenden Plätze, sollen rechtzeitig Haushaltsmittel für Betreuungsgruppen gestellt werden. Die Plätze würden bereits jetzt nicht ausreichen. Die nächste Holthofer Ortsratssitzung findet am 7. September statt. Am Freitag, den 17. Juni, findet eine Informationsveranstaltung zum Thema anonymisiertes Bewerbungsverfahren statt. Dazu laden der Verbund Wirtschaft und Familie und die Wirtschaftsförderung WIN ein. Die Geschäftsführerin der WIN, Uta Kupsch, möchte Unternehmen durch diese Veranstaltung zeigen, wie das anonymisierte Bewerbungsverfahren funktioniert und welche Vorteile es mit sich bringt. Wir wenden uns da an Unternehmer, an Personalverantwortliche und sind eben mit diesem Thema anonyme Bewerbung auch eben in so einer Nische. Wollen den Blick weiten für einfach die Chance, sich darüber zu informieren. Und letztendlich erhoffen wir uns, dass Wissen über die Möglichkeiten erstmal aufgenommen wird, um dann auch zu gucken, ob man eventuell auch bereit ist, es selber mal auszuprobieren. Die Kommunalpolitik der CDU-Bundestagsfraktion hat den Entwurf des Integrationsgesetzes vor dem besonderen Blickwinkel der Kommunen beraten. Der heimische Bundestagsabgeordnete Mike Beermann greift auf, dass die Kommunen vor allem auf die Mitwirkungsbereitschaft der Länder angewiesen seien. Dies sei in Nordrhein-Westfalen und Thüringen nicht der Fall, vor allem gefordert sind die Landkreise und kreisfreien Städte. Damit die Integration über die Kommunen funktioniert, müssen die finanziellen Mittel von den Ländern gestellt werden, so Beermann. Gestern gastierte der Zirkus Probst auf der Festwiese in Nienburg. Neben Akrobaten und Artisten waren auch Tiere zu sehen, insbesondere Wildtiere. Eben diese haben für viel Aufsehen in den sozialen Netzwerken gesorgt. Viele Nutzer beschwerten sich über die Haltung von Wildtieren mit dem Argument, dass die Tiere in die Freiheit gehörten und nicht in den Zirkus. Andere sahen bei einer artgerechten Haltung keine Probleme. In einer aktuellen Hörerumfrage sind die Meinungen geteilt. 50% pro, 50% contra. Ein eindeutiges Ergebnis gibt es somit nicht. Die Meinungen gehen auseinander. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.